Der Zentralvorstand des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas veranstaltete am 23. und 24. November in der Zweigstelle für Biotechnik der Staatlichen Akademie der Wissenschaften das nationale wissenschaftlich-technische Seminar über Biologie. Daran nahmen teil die Mitarbeiter, Wissenschaftler, Techniker, Lehrer und Forscher verschiedener Einheiten wie der Kim Il-sung-Universität und der Pädagogischen Hochschule Kim Jong-jik. Auf dem Seminar, das in Sektionen Biotechnik, Biologie, Botanik, Zoologie und Mikrobiologie geteilt stattfand, wurden rund 250 Abhandlungen veröffentlicht. Auf der Abschlussfeier wurde das Ergebnis der Jury veröffentlicht und gab es die Preisverleihung.